Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, liebe Geschwister im Islam. Verzeiht mir, dass ich in dieser Uhrzeit eine Audio-Nachricht schicke, aber da, weil ich weiß, die meisten von euch gerade Isha-Gebet gebetet haben, noch wach sind, und weil ich euch Gutes will, weil der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagt, لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. Keiner oder einer von euch wird seinen Iman nicht vollständig sein, bis er das für seinen Bruder liebt, was er für sich selbst liebt. Weil euch Wallahi nur Gutes will, möchte ich mich und euch an eine sehr gewaltige Sache erinnern. Denn es kann sein, wir werden nicht morgen aufstehen. Es kann sein, dass es die letzten Minuten, die wir in unserem Leben leben. Schau, wie Allah tabaraka wa ta'ala mit uns barmherzig ist, wie er subhanahu wa ta'ala geduldig ist. Schaut, was wir von morgen bis jetzt gemacht haben. Welche Sünden wir von den Menschen versteckt haben und Allah gesehen hat, subhanahu wa ta'ala. Wie viel Versprechung, die wir vor dem Ramadan oder in Ramadan gesagt haben und gemacht haben, haben wir nicht angehalten. Und haben wir heute die Sünden gemacht, was wir normalerweise versprochen haben, dass wir es nicht tun. Aber Allah tabaraka wa ta'ala hat es, subhanahu wa ta'ala, ist versteckt und verdeckt. Keiner weiß davon Bescheid. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat uns die Chance gegeben, jetzt diese Audio auch zu hören, auf das wir die Reue zeigen und zu Allah tabaraka wa ta'ala zurückkehren. Wie lange noch willst du so bleiben? Wie lange noch willst du die Sünden von den Menschen verstecken, obwohl du weißt, Allah tabaraka wa ta'ala in jeder Zustand dich sieht? Er hat gesehen, was du seit morgen gemacht hast. Wie viele kleine Sünden, große Sünden, die du getan hast, hat dir alles gesehen. Und wurde alles geschrieben. Und trotz das hat dir subhanahu wa ta'ala dir die Chance gegeben, dass du jetzt diese Audio hörst. Und dass jemand dich an den Reue erinnert. Und zu Allah tabaraka wa ta'ala zurückkehrst. Allah subhanahu wa ta'ala vergibt alle Arten der Sünden. So kehre zu Allah subhanahu wa ta'ala zurück. Mach eine Reue und ändere dein Leben. Es reicht, Wallahi, dass du jeden Tag und jedes Mal versprichst, dass du das und das nicht machst, aber trotzdem machst du. Und Allah subhanahu wa ta'ala trotzdem gibt dir noch eine Chance, um Reue zu zeigen. Aber es kann sein, dass heute Nacht deine letzte Nacht ist. Es kann sein, dass du diese Möglichkeit nicht mehr wieder bekommst. Und es kann sein, dass du heute schläfst und morgen stehst du auf und machst du die gleiche Sünde. Aber wird niemanden dich nochmal an den Reue erinnern. Und werdest du, al-Iyadu billah, mit der Sünde sterben. So mach eine Tauba. Und danke Allah tabaraka wa ta'ala für die Gaben, die er subhanahu wa ta'ala dir erwiesen hat und dir die Chance gegeben hat, Taube zu machen. Denn Taube zu machen ist keine Gabe, eine Gnade. Das ist eine Gabe und Gnade, Wallahi, viele wissen das nicht zu schätzen. So möge Allah tabaraka wa ta'ala unsere Sünden vergeben. Möge subhanahu wa ta'ala uns als Muwahidin sterben lassen. Möge Allah tabaraka wa ta'ala unsere Reue akzeptieren und annehmen. Möge subhanahu wa ta'ala uns dabei unterstützen, dass wir nie wieder die Sünden, die wir heute gemacht haben, die wir gestern gemacht haben, nie wieder es tun. Wir wollen Allah tabaraka wa ta'ala versprechen nochmal. Und dass wir unseren Versprechen halten. So möge Allah uns dabei unterstützen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala unsere Seele erst nimmt, wenn er subhanahu wa ta'ala mit uns zufrieden ist. Möge subhanahu wa ta'ala uns yawm al-qiyama mit Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam und die Sahabe und die Shuhada und Salihin versammeln und vereinen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.